Irgendwie, oder was? Hickli, pickli, bungli, backli, hackli. Po, go, ra, die Jung. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Im Bermuda-Funk. Der Mutter Puja in den Neifen. From outer space. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 15. Oktober ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und oh, das war schön. Ja, fast. Ich hätte ganz kirchlich. Wiederholung. Amen. Ja, hätte ein bisschen üben sollen. Ja, und zu Gast ist, wie ihr es gerade gehört habt, wieder der Nelt von Geldet Nelt. Hallo. Diesmal nicht aus Berlin, wie sonst immer, die letzten Jahre, sondern diesmal aus Frankfurt. Ja, ich bin umgezogen. Ja, umgezogen. Ungezogen. Ungezogen. Ungezogen. Ungezogen. Ja. Wie hat es gerade gefallen, das Lied? Ach, ich fand es lustig auf jeden Fall, aber ich habe ja gerade so, das habe ich glaube ich in der letzten Sendung auch schon immer gefaselt, so voll die Techno-Allergie, ne? Ja. Wenn es ja, so hin ist, wenn der Beat, und jetzt braucht man auch keiner mit Elektro zu kommen, alle Leute sagen dann nämlich immer, ja gut, das ist kein Techno, das ist, aber ich sag zu allem, ja, konsequent, egal ob es House, Hard House, Intelligent Minimal oder Jungle, Hard Tech ist. Jungle. Auch? Ah, Jungle, okay, da können wir noch, da würde ich noch mit Marette lassen. Ja. Aber überall, wo es hin und drauf macht, so sag ich Techno dazu. Und ich kann es nicht mehr ertragen. Ne? Ja. Ich habe es früher auch echt gemacht, ich habe gefeiert, ich war in der Disco die ganze Nacht. Und inzwischen helfen mir aber nicht mehr harte Droge, sondern es ist einfach, noch eine Stunde will ich ACDC hören. Ja, das war übrigens Kommando zurück. Dann mache ich jetzt auch gleich mal den Veranstaltungshinweis. Und aber schon ganz schön lustig. Die spielen zusammen auf dem Bierschinken FZW in Dortmund. Spielen sie am Donnerstag, nämlich am 16.10. in der Ritterstraße. Und da spielen auch noch die Aeronauten Matula, Alice, Nancy, The Beatdown, Kommando zurück natürlich, Köter und so weiter und so fort. Was heißt ein FZW? FZW heißt, das ist die Abkürzung von dem Laden. Ach so. Der heißt so. Das ist ein Festival von der Website Bierschinken, oder genau, was? Genau. Das ah ja. Ja, genau. Als das fleißiger Pogo-Radio-Hörer ja, kenne ich die natürlich, ja, ja, weil der Typ ja schon manchmal zu Gast war. Der Föhn, ja. Der macht das jetzt schon, glaube ich, zum 14. Mal, dieses Festival. Und sage und schreibe kostet das 5 Euro Eintritt. Wieso holt der eigentlich nie Geld, Nell? weil es wahrscheinlich immer wieder vergisst, nachdem ich es ihm irgendwie gesagt habe und ihm befohlen habe. Dortmund kumpelt sich wahrscheinlich nicht so gut an, ne? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist Dortmund nicht gleich bei dir um die Ecke? Das könnte man meinen, ist glaube ich 100 Kilometer. Ah doch, okay. Ja, aber zu Fuß ist ja alles weit. Und da ich ja kein Student bin mit so einem Semesterticket, wo man da ganz NRW rumfahren kann, ist es halt auch ein bisschen blöd. Ist es zu teuer? Mit irgendeiner Regionalbahn oder ja, so? Ja, du bist mit 15 Euro dabei, ne? Dann bist du hin und zurück, okay. Bist du 30 Euro, 5 Euro Eintritt und dann noch 30 Euro für Bier und dann, ja. Ah, jetzt wird wieder ein geregeltes Einkommen. Hast du das doch mal einmal im Jahr leisten, oder? Ich habe doch schon immer ein geregeltes Einkommen gehabt. Stimmt doch wieder. Ne? Und hast das nie leisten können. Das stimmt doch was nicht bei uns im Land. Da kann man nicht mehr nach Dortmund fahren, wenn man noch 100 Kilometer entfernt ist. Ja. Obwohl man von morgens bis oben schafft wie ein Brunnenputzer. Ja, die zwingen einen zu Hause zu saufen. Ja, an der Bushaltestelle. Aber echt. Ja. Die sind froh, wenn keiner auf der Straße ist. Es gibt nur Ärger. Ja. Leid auf der Straße immer schlecht. Ja, müsste so Landverschickung machen. Dass man so die Alkoholiker von jeder Stadt irgendwie so austauscht. So einmal die Woche. Man kann wahrscheinlich froh sein, dass man nicht Eintritt zahlen muss, wenn man aus seiner Haustür rausgeht, ne? Austritt, ja. 3 Euro Austritt jeden Morgen. Welche Straßenabnutzung? Gehwege. Ja, muss ja eh bezahlen. Zahlst du, geht ja von deiner Steuer ab. Das ist ja Straßenbenutzung. Drin. Ah, ja, das ist ja drin, ja, klar. Deswegen ist das bei uns alles so sauber und gut geteert. Aber ich habe doch hier wieder eine Online-Redaktion, die ich hier immer irgendwie vergesse zu erwähnen. Okay, und was sagen die? Die sagen, FZW heißt Freizeitzentrum West. Ah. Ja. Die informiert die Herren. Ja, die kennen sich aus. Die kommen wahrscheinlich aus Dortmund. Die kommen aus Dortmund und haben Google am Start wahrscheinlich. Gibt es in Dortmund nicht so aktiv wie recht die Szene eigentlich? Lese ich dauernd in der Zeitung. Ja, da mit diesem SSIG. Ja, ja, nicht nur. Ach ja, brutale Skinheads, ja. Marodierende. Marodierende, ja. Marodierende Imbissbudenabfackler. Ja, da gibt es, glaube ich, ziemlich viel. Da gibt's auch viele gute. Also gute Menschen. Wo es schlecht gibt, gibt es ja auch immer gut. Genau. Schlecht provoziert ja gut und umgekehrt. Ja, das ist wie mit Superman und und grüne Leuchte. Genau. War immer mein Lieblings-Superheld, grüne Leuchte. Ah, hier schreibt gerade Pogobodo und mit dem ADAC-Postbus kommt man für 7 Euro von Bonn nach Dortmund. Und das geht über Köln, oder was? Wahrscheinlich geht er auch über Köln. Liegt Köln zwischen Bonn und Dortmund? Ah ja, ich denke schon, ja. Ah, das gucken die bestimmt gleich auf Google noch und sagen das dann. Natürlich. Ja, oder? Früher ist man als getrennt, ne? Ja, früher, da hat man auf dem Land gewohnt und hat man noch irgendwie Dosenbier getrunken und sowas. Halt denn auch durch RTL alle so viel Angst, dass sie kein Tramp bei mir mitnehmen, ne? Ja, damals waren wir auch noch jung, da ist man mitgenommen worden, weil man so aussah wie ein Opfer. Jetzt sieht man aus wie ein Täter. Das ist das Problem an der Sache. Ich mich auf keinen Fall mitnehmen, wenn ich mich an die Straße ranziehe. Nee, ich würde halt denken, was ist das für ein Idiot. Ja, da kotzt man ins Auto. Ach hier, da schreibt auch noch der Mr. L, das Bierschinken-Festival wird live gestreamt auf Punkrockers Radio, wenn man dem Kalender trauen darf. Und den Kalender kann man nur auch abonnieren. Ah ja, auf jeden Fall ist es so, dass man sich da gar nicht aus seinem Häuschen bewegen muss, sondern wenn man da irgendwie so armdicke Glasfaser-DSL-Leitungen wie ich hier in der Wohnung liegen hat, dann kann man das dann auch live verfolgen. Also ich weiß, ich streame ja auch gerne mal was, aber ein Punk-Festival-Stream ist echt armselig, oder? Ja, stimmt, das ist ja wahrscheinlich auch noch ohne Bild. Und Das ist schon in echt schlecht genug, aber dann noch gestreamt. Ja, wahrscheinlich hört sich so an wie diese mit so einem Handy aufgenommene Konzerte. Ja, genau. Da hörst du auch nichts mehr, da hörst du nur so. Ja, Slayer live in Wacken und dann macht es die ganze Zeit nur. Ja, genau. Und hinten schreit einer: Nee, nimm ich gerade auf. Ja, den hört man aber gut. Ja, genau. Und wenn der das sagt, geht jedes Mal der Ton weg. Genau. herrlich, gell. Ja. Guck mal, wie kulturpessimistisch wir gleich wieder Woche sind, ne? Ja. Guck dumm davor, weil wir so viel gesoffen hätten vor der Sendung. Ja. Ah, was ich mal fragen wollte, ich habe da die Sendung gehört, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie hießen die Jungs nochmal? Nicht die Letscht, sondern die Vorletscht. Jörg Mechenbier von Love A und Michi von Köter. Genau. Und der Gerd und ich sind ja immer so große Fans von Bandnamen, ne? Ja. Freaken immer schön auf Bandnamen ab. Und da hat der Gerd vor kurzem schon erzählt, er hätte einen Bandnamen entdeckt, den ihn total fasziniert hat. Der war Gesamtscheiße, Doppelpunkt Scheiße. Ja, die kommen hier aus der Ecke. Ah ja, das hat mich nämlich mal interessiert, weil die zwei Typen hätten mich auch von der Band gerettet, als ob es die schon seit Jahren gäbe, so ganz selbstverständlich. Ja, Gesamtscheiße, Scheiße, wir haben dort und dort gespielt und so. Jetzt wollte ich mal wissen, wer ist denn Gesamtscheiße, Scheiße? Weil der Bandname hat mich auch fasziniert, ohne Ende. Ja, jetzt bringst du mich echt in die Bredouille. Habe ich natürlich irgendwas da wahrscheinlich, ne? Ja, kennst du die? Ja, ist das Problem. Es gibt ja so viele Bands, die Scheiße heißen oder irgendwas mit Bullen. Okay. Und ich habe da irgendwie... obwohl ich es letztens wieder rausgefunden habe, wer ist, ist das, glaube ich, das singt, glaube ich, der Sänger von Mülheim Asozial. Ach so, All-Star-Band oder was? Das so ist Band ja von Leid, wo alle schon andere Bands sind. Nee. Ich denke mal, das ist so wie bei jeder Band so, dass irgendwie jeder irgendwo anders noch irgendwo mal mitgespielt hat oder mitspielt. Okay. Ja. Willst du ein Lied hören von denen oder was? Och, wenn du uns hörst, warum nicht? Also ich muss jetzt einen Splint raussuchen, ich bin jetzt da auch nicht so konfirm, was die jetzt da haben. Das kürzeste, du fährst doch immer auf kurzer ab. Was glaubst du, was ich gerade ausgesucht habe? Das kürzeste. Kürzeste, genau. Ich bei der Geld nicht Liederauswahl bin ich auch immer ganz drauf bedacht, dass es kurze Lieder sind. Ja. Um dich nicht unnötig zu erregen. Also was habe ich da, ich habe ja immer manchmal was aufgeschrieben, was gesamt, nee, irgendwie ging es dann rum, irgendwie Gesamtscheiße, Scheiße, das wäre eigentlich der Hauptteil der Leute sind irgendwie so eine Indie-Band. Ah, okay. Und die kamen irgendwie so, und dann hieß es, das wären die aus Düsseldorf. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme alles. Ich habe mich jedenfalls sehr über den Bandnamen gefreut. Ich habe wieder alles vergessen. Warte mal, ich gehe mal da hier auf Google. Obwohl, vielleicht steht da was im Online-Chat, in der Online-Redaktion. Die Online-Redaktion? Die Online-Redaktion. Nee, ist zu langsam jetzt. Dann mache ich das mal selber. Die uralte Morla. Ja. So, die haben da, natürlich so eine Band schreibt ja auch nicht immer die Wahrheit, ne, auf ihre Webseite. Nee, das wäre wohl noch schöner. Nee, das war nämlich so, ich wäre nämlich beinahe auf ein Konzert gegangen mit Gesamtscheiße, Scheiße, aber das Konzert ist ausgefallen, dafür sind dann Tiptop eingesprungen. Darum ging es, glaube ich, auch in dem Interview, ja, mit deiner, genau, in der Sendung. Genau, genau. Waren die nicht auch von Tiptop oder irgendwas? Der von Tiptop, das war der in der letzten Sendung, der Thomas. Oh, das war doch mit dem gesamten... Na, ich bin verwirrt, du merkst schon. Also die schreiben eigentlich nur, die kommen aus Köln, Duisburg, Düsseldorf. Und der Benny, glaube ich, heißt der Sänger, der ist von Mülheim Asozial, der spielt da irgendwie auch mit irgendwas. Naja, ist auch egal eigentlich. Ja. Auf jeden Fall ist der Name geil. Gesamt Scheiße, Scheiße. Und mir ist es so viel in der Punktion. Ich find's super. Ja. Na gut, du findest gut und deshalb spielen wir es jetzt. Das Lied heißt Wir gehen von ihrer Demo 2013. Alles klar. Schlafwagen und Kopf reißt. Ja, das war Gesamtscheiße. Naja. Also der Name gefällt mir besser als die Musik. Tja. Dir gefällt die Musik besser als der Name, gell? Habe ich dann einen Druck. Nee, mir gefällt alles beide gleich. Gesamt. Scheiße. Nee, ist okay. nee, also mir gefällt alles beide gesamt. Scheiße. ja. Nee, das ist okay, absolut. Nee, also so mit so Musik, das ist ja eigentlich so, so wo ich mich zu Hause fühle. Ne? Echt? Ja, das ist also. Habe ich aber normalerweise nicht den Eindruck. Nee. Du hörst doch gerne ein bisschen rotziger und ein bisschen kaputter, oder? Ne? Ich täusche mich, ich merke schon. Nee, ich meine, die spielen halt auch dementsprechend auch immer irgendwo, wo es immer rotzig und scheiße ist und schlecht abgemischt. Und von daher gleicht sich das ja wieder aus. Aber die Mucke ist ein bisschen... Naja. Kann man. Geschmackssache, gell? Wie immer bei Musik. Wenn sie es nicht besser können, was sollen sie machen? Ewe. Wer weiß, was gesamt scheiße über Geld und Geld Sache würden. Ja, das können die ja gleich mal, können wir gleich mal rausfinden. Vielleicht hören sie ja zu oder irgendwann mal zu, wenn die Sendung irgendwo online ist. Mensch, die hören das? Vielleicht sind sie sogar in der Online-Redaktion. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Man weiß es nie. Was für eine christliche Sendung heute. Ja. Ne? Es war schon so weihnachtliches Intro, ne? Ach, das war weihnachtlich? Ja, das war doch so an irgendeinem Weihnachtslied orientiert, da habe ich schon gedacht, aha. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch leise rieselt der Schnee in meiner Version eingeprobt und hätte es live kredenzt. Aber es ist ja auch noch gar nicht Weihnachten. Nee, aber ist das schon in den Geschäften, ist ja glaube ich schon, geht's langsam los, ne? Gut, wenn es noch in den Geschäften geht, dann wäre die ganze Zeit Weihnachten. Ja. So, wir spielen jetzt was von Geldet Nelt. Wund ist, spricht man selber aus. Wund ist Glied. Ja. Wund ist Glied. Ja, ist es ebenso? Ist es eine neue Platte oder was ist das? Ach, es kommt auf jeden Fall auf unserem neuen Album raus, das Lied. Und ich erfinde da immer noch so: Es ist der momentane Arbeitstitel unseres neuen Albums ist ebenso. Ja. Wie es dann letztendlich heißen wird, ist noch ein Geheimnis. Und wie lange müssen wir drauf warten, bis es fertig ist? Tja, das geht die ganze Zeit durch ihn her, gell? Eigentlich wollten wir es Anfang September rausbringen, aber wir haben diesmal ja so ein redaktioneller Teil, ein großer. Ich will jetzt noch nicht mehr verraten. Die habe ich schon verraten, ja, aber stimmt, im Radio will ich es nicht verraten. Außer du verrotest jetzt einfach. Das kannst du natürlich machen, aber dann wäre ich schon. Ne, Quatsch, mehr scheißegal, aber ich verrate es jedenfalls nicht. Und der redaktionelle Teil, der hat uns irgendwie doch etwas überfordert oder zumindest so lang gefordert, dass wir nicht im September fertig waren. Und im Moment ist geplant Anfang Dezember. Gleichzeitig bedeutet wird, dass wir zum ersten Mal in unserer Karriere das Weihnachtsgeschäft irgendwie mit einbeziehen könnten. Ja, allerdings natürlich aus Versehen. Durcheinander bringt. Das auf jeden Fall wird es was sein für Sammler und Menschen, die auf schöne Sachen stehen. Das Album? Ja. Ich meine, wenn der Gerd es in die Hand nimmt, na, und sich da mal reinkniet, dann wird es bestimmt richtig geil. Der alte Layouter. Ja. Der Fuchs. Ja. Die Sau. Die Fuchssau. Der Saufuchs. Der Computerfuchs. Ja, ich fahre also die Woche fahre ich zu. Ja. Wir treffen uns da in seinem Häusl, da warst du auch schon mal. Ach, da wohnt er wieder oder was? Nee. Naja, aber das haben wir so ein bisschen zum Probe- und Kreativraum erklärt. Als Buben. Ja, weil wir wohnen ja jetzt beide mit unserer Freundin zusammen, da kann man nämlich so geldmäßig die Wohnung abfreaken, wenn die nicht 4 Wochen in Urlaub ist. Und das ist die ja nie. Ach so, und jetzt zerstört er das regelmäßig, oder wie? Man muss dazu sagen, das Haus war ja mal, für die Leute, die es nicht wissen, mitten in der Pampa, mitten in der Pfalz, mitten auf den Äckern, einsam gelegen an einem Schienendings da, ne? So einem Schienenstrang. Altes Bahnwärterhäusl. Genau. Wo auch nichts mehr vorbeifährt, bloß einmal am Sonntag oder sowas, ne? Ja, irgend so komische Urlaubsbahn fahrt doch alles mal vorbei, aber eigentlich nichts. Und da steht einsam verlassen ein Häuschen und ja. Und da hat Gerd lange Zeit gewohnt. Ja, naja, ein Jahr oder zwei. Ja, ja. Da war es vorbei. Was rauchst denn du da? Ich rauch da nimmer. Jetzt sagst du gerade rauchen wolltest, ist aber nichts, oder? Jetzt hast du gerade verraten. Au, das ist sauer. Offiziell rauche ich nicht mehr. Jetzt tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Ja, das ist so ein extra ekelhaft schmeckende Zigarillo. Und dann Rachschütz, weil ich da die ganze Zeit einer vorrache, genau, oder was? Genau, ja. Weil irgendwie bei mir ist es so saudumm gelaufen. Ich habe ja eigentlich so gut wie aufgehört. Ich habe nur noch geracht, wenn ich getrunken habe. Mhm. Und dann habe ich ein neues Asthma-Spray gekriegt. Und seitdem geht mir so gut, dass ich wieder rauche kann. Ja, dann kann man wieder rauchen, wenn es klappt, wieder mit dem Asthma-Spray. Sau schlimm, echt. Ja. Muss immer gucken, dass es einem nicht zu gut geht. Eben. Weil sonst ist man so haltlos. Ja, und nicht, dass man da uralt wird am Ende noch. Ja. Ja. So scheiße jetzt auch wieder nicht. Sozialverträgliches Ableben. Mhm. Geldet Nelt, ein Lied, das hier Premiere feiern wird. Wund ist glitt. Mein Blut ist nicht mein Schwert, mein Pfand ist nicht mein Mut, mein Pfand ist nicht mein Pfad, mein Blut ist nicht mein Blut, mein Mut ist nicht mein Schwert, mein Mut ist nicht mein Mut ist nicht mein Damm, mein Ob ist nicht mein Ob, mein Schwert ist nicht mein Blut, mein Mut ist nicht mein Pfad. Timothy Leary wird sich jetzt gerade im Grab umdrehen, ne? Wieso? Da kommt wieder raus, vor lauter Glück? Ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht kommt wieder so ein verrückter Tatort-Regisseur und nimmt euch als Soundtrack. Weil sie jetzt gemerkt haben, je abgedrehter der Tatort wird, umso begeisterter sind die Leute. Ich würde mich weigern. Ja, warum? Ich hasse Tatort. Ja, dann halt nicht. Das ist doch subtile Vermittlung von bundesrepublikanischer Werte. Ja, vielleicht. macht auch immer noch so, nix, Tatort, skatata. Ja. Obwohl ich mit mich nicht wehre, stimmt überhaupt nicht. Er verdient mir auch Geld dann, ne, wenn der das macht. Ja, aber seid ihr nicht in der GEMA. Also, ja, aber wir würden sagen, wenn er das machen will, muss er uns 100.000 Euro geben. Da also würden die vom Tatort wahrscheinlich lachen, würden sie uns geben. Ich habe ja die Biografie gelesen von dem Dieter Bohlen und der hat mal irgendwie von Schimanski hat er die Titelmelodie gemacht für den Tatort. Und weil das so oft wiederholt worden ist, hat er mehr Geld verdient durch die Titelmelodie von Schimanski, als der Schimanski für sein schauspielerisches Können in dem Tatort. Hat er sich natürlich ins Fäustchen gelacht. Ja. Ein erfolgreicher Titel. Ja. Wie die Dieter Bohlen immer. Dieter Bohlen sagt doch nicht Lied oder Song, das sagt ihr Titel. Ja, schön. Ja. Sollte ich jetzt auch sagen. Sage ich jetzt auch immer. Sag jetzt nicht Song, sondern ich sag Titel. Der nächste Titel. Der nächste Titel. Ich glaube, der Dieter Thomas Heck oder das auch immer gemacht. Der nächste Titel wird ein Hit. Ja. Der nächste Titel wird ein Tit. Ja. Ja. Ja, also das Lied ist. Ja. ganz schön krank, finde ich auch auf jeden Fall. Und eigentlich wollte ich ja gerne haben, das mal ein Video dazu drehen, aber der Typ, der immer die Videos mit uns dreht, der hat gesagt, wenn er zu dem Lied schneiden muss, wäre er wahnsinnig. Ja, und hat sich geweigert. Auch. Ja, glaube ich. war ich ganz entsetzt. Andererseits ist mir danach mal bewusst geworden, wie oft ein Mensch ein Lied hören muss, wenn er ein Video dazu schneidet. Ne? Oh ja. Das ist ja saukrank, oh, ja. Davor habe ich überhaupt keine Ahnung. Ja. Das habe ich mir dann erstmal vor mein geistiges Auge da führen müssen, um zu verstehen, warum der sich da so anstellt. Ja, aber das letzte Video ist ja in einem Stück gedreht worden, oder? Nee. Sind da viele Schnitte? Sachgeschnitte. Ja. Also viele Schnitte weiß ich nicht, weil ich mich mit Schneider nicht auskenne, ja. Aber auf jeden Fall sind Schnitte drin. Ja. Ja. Ist aber immer der gleiche Weinberg, ne? Ist immer der gleiche. Also es gibt jetzt nicht viele Szenen oder so, ja. Aber es gab schon nach 5, 6 Durchgängen und aus denen heute halt immer dann Szenen rausgeschnitten und so. Ah ja. Stelle, wo der Mund gut zum Song passt oder ich weiß auch nicht genau, was der dann so macht. Ja, genau. Aber weil ihr steht ja dann im Weinberg und dann läuft irgendwie im Hintergrund dann irgendwie einer mit dem Kassettenrekorder vorbei und ihr macht dann so Playback oder wie? Ja, stand hinter der Kamera und gehört seinen VW-Bus und aus dem lief, kam die Mucke. Ach so. Und wir haben Playback gemacht. Und habt ihr das dann so 10-mal irgendwie wiederholt? Oder wie? Ich glaub 10-mal war es nicht, aber vielleicht war es auch 10-mal, aber maximal 10-mal, würde ich sagen. Ja. Ja, ich habe ja leicht die Aufgabe gehabt, ich musste immer noch mit dem Rücken zur Kamera so machen, als spiele ich Gitter. Da war es ja auch egal. Ja. Ich merke schon, dass ich das Video gesehen. Ja, auf jeden Fall. Hat mich und gefreut. Wie fandst du? Ja, super, fand ich gut. Ich fand halt auch das Video auch ziemlich geil und so, aber ich habe halt gedacht, als nächstes Video muss auf jeden Fall was ganz anderes kommen. Nicht, dass irgendjemand denkt, wir wären doch so Pfälzer Singer-Songwriter. Ne? Wir sind ja viel mehr. Wir sind ja eine ganze Welt von Musik. Ja, aber das war nur ein kleiner Ausschnitt aus eurem Universum. Das genau, und damit das klar wird, wollte ich hoffen, dass das nächste Video das Lied ist, was man gerade gehört hat. Ja, weil das wäre ja jetzt ganz falsch, jetzt irgendwie euch auf dieses Video zu reduzieren. Was ja aber leicht passieren kann. Ne? Ja, klar. Natürlich wollte ich diesem Vorgang gleich mal einen Riegel vorschieben. Ja, wenn ihr dann beim Bundesvision Contest für Rheinland-Pfalz eingeladen werdet, dann ist natürlich schlecht. Ey, das hätten schon so oft Leute zu mir gesagt, dass wir uns beim Bundesvision Song Contest bewerben sollen, aber um sich dort zu bewerben, braucht man halt einen Plattenvertrag. Ne? Ich habe mit einem von den Tote Kreckhuren im Kofferraum geredet, die waren ja dort. Und haben da irgendwie... Für Berlin oder was? Oder für Brandenburg? Ja, irgendwie eins von beiden haben sie da halt irgendwie, sind sie aufgetreten und haben gemeint, es gab überhaupt kaum irgendwie Echo da drauf. Also es war nicht so, dass dann das nächste Konzert dann irgendwie doppelt so viele Leute da waren oder sowas. Nichts. Es hat sich nichts geändert. Es hat überhaupt nichts gebraucht. Null. Tja. Ja, so ist es. Was will man machen? Ja. Die Leute werden sich wahrscheinlich, das sind ja wahrscheinlich ganz arme Willis, die sowas vorschlagen und sich immer den Bundesvision Song Contest nahe ziehen und sich einfach freuen werden, wenn da was kommt, was sie persönlich kennen. Keine Ahnung. Boah, den auf den Rheinland-Puls, der war ich auch schon einmal auf dem Gig. Sind voll in Ordnung. Da hat Schnaps rumgegeben im Publikum. Alles voll in Ordnung. Oder so. Wahrscheinlich. Ja. Spielen wir nochmal was von euch. Oder spielen wir was anderes? Noch was von uns? Noch, ich kann auch, wir können es auch nachher noch machen und jetzt kann ich ein bisschen abwechseln. Ein bisschen Abwechslung, ne? Da kann ich jetzt die Schmutzstaffel empfehlen aus Hannover. Die bringen bald eine neue Platte raus, die erscheint die nächsten Tage. Ein Lied haben sie schon auf ihrer Bandcamp-Webseite zur Verfügung gestellt, das heißt Dorfgemeinschaft. Ist auf jeden Fall auch ein ganz toller Bandname, finde ich. Ein ganz toller Titel. Auch. Wie heißt es? Wie heißt das? Dorfgemeinschaft. Dorfgemeinschaft? Ja. In der Pfalz gibt es in jedem Dorf ein Dorfgemeinschaftshaus. Ja, gibt es eine Bürgerwehr. Eine Bürgerstaffel. Yeah. sind hier immer noch im Bermuda-Funk und es ist schon eine halbe Stunde vorbei. Und der Nelt ist auf dem Klo. Oder so. Ich nutze die Gunst der Stunde und werde jetzt gleich weitermachen mit dem nächsten Lied. Und zwar mein Lieblingslied von Blinkerlinks: Mein Bruder ist ein Hurensohn. Klonen ist gut, Klonen macht Spaß. Geklont ist kein doppelt so viel Saufen. Rauchen ist gut, Rauchen ist gesund. Wer viel raucht, ist cool und hat mehr Freunde. Banknoten fälschen ist gar nicht so schlimm. Und wer viel fälscht, der kann sich viel mehr kaufen. Zum Beispiel Kiffe und Schore und Amphetamin. Alkohol, LSD und cooles Mescalin. Was hat der Kanal der Gosse für ein Recht? Mir so dermaßen scheiße auf den Sack zu gehen. Glaubst du, mir macht Spaß, also echt? Im Kaisers an der Kasse für mein Schultheiß anzustehen? Nein, tut's nicht! Krieg ist gut, Krieg macht Spaß. Dann haben wir im Fernsehen was zu gucken. Eine Freundin mit Grippe, die isst so gar nichts gut, die kann nicht putzen und die kann nicht schlucken. Komm doch mit auf die Schore Kids Party. Da ist immer noch was los. Und teuer ist es da auch nicht. Cracknoten nehmen dich für einen Fünfer auf den Schoß. Das war ein Blinkerlinks aus Berlin. Oh, war ich zu lang weg? Hast du noch ein Lied spielen müssen? Ja, genau. Und noch ein kurzes. Ja, ich habe mal einen Schauler gemacht. Ah. Da war aber die Schmutzstaffel ganz schön kurz, oder? Ja, es ist 1,28. Ach Gott, ja. So lange hat es gedauert mit dem Schauler. Ja, nee, dann gab es noch 1,21 mit Blinkerlinks. Ja, also fast 3 Minuten zum Schauler machen. Was war denn da los? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, also, machen wir mal ein bisschen politisch. Okay. Ich frage dich mal zu dem, was ist schlimmer, IS oder Ebola? Oh, kann man das irgendwie, kann man das da messen und dann sagen? Das frage ich dich. Ja, für uns persönlich ist wahrscheinlich Ebola gefährlicher als IS. Obwohl, kann man auch nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ist beides irgendwie voll das Desaster, oder? Ja. Also die verblendete, kranke Type da überall, die machen wir auf jeden Fall mehr solche irgendwie, also so akut. Aber Ebola ist auf jeden Fall auch voll der Kack. Ja, jetzt hat die Bild-Zeitung ja gebracht, dass die GEMA ja die ES supportet finanziell. Die GEMA? Ja. Wie das? Ja, weil da halt dann unheimlich viele Rapper jetzt, dass so irgendwelche Gangster oder Islamic Rapper irgendwie jetzt da runter sind im Krieg und die jetzt weiterhin, obwohl sie dort im Kampfgefecht teilnehmen, immer noch nebenbei GEMA-Gebühren einkassieren. Also ich lese ja immer die Zeit, ne? Ja. Als bürgerliches Arschloch, dass ich doch tief in meinem Herzen geblieben bin. Mhm. Und da war gerade so ein Kommentar, dass also Ebola viel schlimmer ist als Putin, IS, libysche Marodierungen und was ist schlimmer als alles. Und die GEMA, denen ist doch eh alles egal, oder? Ja, solange die Kohle stimmt, ne? Eben. Ja. Handy ist sich jemals irgendwie von irgendwas distanziert, weil aus politischen Gründen? Also ich kann mich nicht erinnern. Ja, müssen sie machen. Wenn es verboten ist, wenn eine Band verboten wird, dann werden auch die GEMA-Zahlungen eingestellt. Ja, aber die Rapper werden ja nicht verboten, oder? Ja, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich, das geht so schnell, also bis da irgendwie jemand da irgendwie hinterher ist, sind die schon längst... Ich habe das mit der GEMA eh nie so hundertprozentig kapiert. Ja, die kapieren das ja selber nicht so ganz. Viele Leute, die behaupten, sie hätten es gut kapiert, haben so gesprochen, dass ich die GEMA jetzt doof finde, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Voll der komplizierte Scheiß. Aber da geht es um Geld und wenn es um Geld geht, ist doch eh alles egal. Ja, und dann versuchen wir... Wenn die Saudi-Araber und die Katarer und was weiß ich, wer die unterstützen, auch die IS und kriegen trotzdem Panzer geliefert. Und also das ist doch eh alles... Ich bin dort diesbezüglich vollkommen desillusioniert. Sobald es um Geld geht, gibt es keine Grenze mehr. Und das ist bei mir persönlich auch so. Ich habe ja eben auch schon gesagt, ja, wenn ich genug, den Tatort finde ich scheiße, aber wenn ich genug Kohle kriege, können sie machen, was sie wollen. Ja, mit meiner Mucke. Was ist mit ZDF-Fernsehgarten? Würde ich sofort hingehen. Ja, ist ja nicht weit von dir, von Frankfurt aus. Stimmt. So kann man wieder. Und wenn ich dann schon mal in Mainz bin, kann ich auch gleich kurz in Köln bei dir vorbeigucken. Genau. Also nur Vorteile. Ja. Wäre ich sofort dabei. Die Andrea Kiewel fand ich auch immer ganz netter Ausschnitt. Also. Ich bin doch hemmungslos. Online-Redakteur Pogo Bodo schreibt gerade, ich glaube, Ebola ist schlimmer, Ebola tötet jeden und IS nur die ungläubigen Teufel. Na ja, gut, also ich meine, für mich persönlich ist das wurscht, weil ich kehre sowohl zu jedem als auch zu den ungläubigen Teufeln. Ja. Aber so ähnlich war es in der Zeit, ach. Ja. Das Ebola ist halt ein Virus, das ohne Ansehen der Person. Ja, im Prinzip, was die Menschenrechte angeht, total fair. Niemand ist diesbezüglich so fair wie so ein Virus. Das kennt ja wirklich nichts. Ja, dem ist völlig egal, ob du schwarz oder weiß, Mann oder Frau, der Religion ist dem alles egal, so ein Virus. Ja, sag mal so, wenn der halt. Insofern sollte man so ein Virus vielleicht mal ein bisschen mehr Achtung entgegen bringen. Die IS, die sind ja wieder total eingeschränkt mit irgendeinem komischen Schwachsinn. Aber das Ebola, okay, ich finde die IS viel schlimmer. Jetzt, wo ich nochmal genau drüber nachdenke. So, Virus, das ist Natur. Was das. Klar kann man sich der Kirche zur Wehr setzen, aber es ist nicht schlimm. Es ist ja nicht böse, oder? Ja, der Mensch mit seinen kranken Auswüchsen ist ja auch Natur. Genauso ja, wie die Viren mit ihren kranken Auswüchsen ja auch Natur sind. Ja, der Herr schreit. Gott, jetzt gucken wir mal schon wieder Sinn. Kaum werden wir politisch. Was findest du schlimmer, Ebola oder IS? Vor was hast du mehr Angst? Vor nichts eigentlich. Eigentlich dürfte man gar nicht fragen, was man schlimmer findet. Man ist froh, vor was man mehr Angst hat. Ja, nee, eigentlich für nichts. Weil für mich ist alles beide irgendwie so virtuell. Weil ich lese das ja bloß. Ich habe ja keinen Kontakt mit irgendjemand, der irgendwo mit irgendwas zu tun hat. Also ich sage mal so, ich glaube, ich könnte mich besser damit abfinden, wenn ich irgendwie an Ebola verrecke wird, als wenn ich irgendwie nur noch mit einem halben Körper durchsitzen wird, weil ich in so ein verblendeter Penner in der Frankfurter U-Bahn Bomb gezündet hat. Ich habe schon immer gedacht, also wenn ich schon in der U-Bahn sitze, wo so einer einen Arschlag verübt, dann möchte ich bitte direkt neben der Bombe sitzen, damit ich auch wirklich weg bin. Aber ich glaube, die Chance, dass du einfach vom Auto überfahren wirst, weil du irgendwie bei Rot wieder über die Ampel gehst, ist größer. Ja gut, das ist aber, Angst ist ja nie rational, ne? Ja. Wenn Angst rational, ich glaube in der Psychologie, wenn ich mich richtig erinnere, ist es so definiert, dass wenn Angst rational wird, dann also wenn sie berechtigt ist, dann nennt man es auch gar nicht mehr Angst, sondern Furcht. Angst kann ja, du kannst ja Angst haben vor komplettem Schwachsinn. Ja, Phobien halt, ne? Vor Spinnen, vor. Was weiß ich, alles Mögliche. Du kannst auch Angst davor haben, dass dein Rechner dich esst. Ja, und dass du erstickst. Du kannst auch Angst haben, dass du beim Trinken an deinem Schoppenglas ein ganz kleines Stück Glas deine Speiseröhre aufritzt oder was weiß ich was. Also wenn man jemand, der Angst hat, mit Wahrscheinlichkeiten kommt, dann mag das irgendwie schlüssig sein und auf rationaler Ebene auch alles wunderbar, aber das hilft mir kein bisschen. Die Angst geht davon nicht weg. Ja. Das ist ja das Traurige an Angst. Es schlummert schon ein neuer Text für einen neuen Titel für Geldenheld. Das Traurige an Angst? Ja. Und das dann alles erklären. Ihr habt ja mal eine Platte gemacht, die hieß Liebe. Macht doch mal eine Platte, die heißt Angst. Nein, das will ich nicht. Das ist mal zu negativ. Die fröhliche Angst. Wenn man Geld nicht hört, sollte man lieber seine Ängste vergessen oder so. Ja. Dort träume ich jedenfalls. Deshalb spielen wir jetzt ein Lied von euch. Schon wieder? Ja. Schon wieder. Okay. Das zweite Lied heute Abend. Ah, stimmt, du hast schon wieder recht. Ja. Schließlich bin ich zu Gast, da kann man ruhig mal ein paar Lieder spielen. Von der Williams-Christ Superstar, Alles ohne dich. Das ist eine Unplugged-Version. Die könntest du jetzt eigentlich auch live spielen. Oder wir tun jetzt einfach so, als würdest du jetzt gerade live spielen. Okay. Und der Geld haben wir dazugeschaltet. Nee, das bist du. Achso, nee, das bin nicht ich. Du spielst daheim auf so einem Bäcker und so einem Karton-Schlagzeug und ich spiele zu Gitter und sing. Alles klar. Fangen wir an. Eins, okay. Zwei, drei, vier. Auf der Straße lang, alles ohne dich. Ich renne durch den Wald hindurch, alles ohne dich. Alles, alles, alles, alles ohne dich. Alles, alles, alles, alles, alles, alles ohne dich. Ich seh den Stern am Himmel stehen, alles ohne dich. Ich muss jetzt einfach weitergehen, alles ohne dich. alles, alles, alles, alles ohne dich. Alles, alles, alles, alles, alles ohne dich. Ohne dich ist einsam, ohne dich verrückt, ohne dich gemeinsam, ohne dich erdrückt. Ich fahre mit dem Auto los, alles ohne dich. Ich zieh mir eine Pizza rein, alles ohne dich. Wo find ich ne Toilette? Alles ohne dich. Ich weiß nicht mehr, wie groß ich bin. Alles ohne dich. Alles, alles, alles. Alles ohne dich. Alles, alles, alles, alles. Alles ohne dich. Ohne dich ist einsam. Ohne dich verrückt. Ohne dich gemeinsam. Ohne dich. Oh, oh, ohne dich. Ohne dich erdrückt. Von der ganzen verdammten Welt, ohne dich erdrückt. Von jedem einzelnen Baum, ohne dich erdrückt. Jede Frau, jeder Mann, ohne dich erdrückt. Die ganz verdammt scheiß Welt, ohne dich erdrückt. Ohne dich erdrückt. Ohne dich erdrückt. Ohne dich erdrückt. Ohne. Ja, super. Weißt du, was ich überhaupt keine Angst habe? Nee. Eine schlechte Sendung abzuliefern. Ja, machst du auch nie. Ja, aber... Also früher vielleicht, ich kenne noch nicht alle. Relativ. Vielleicht waren die erste 100 Scheiße. Ich weiß nicht, ab welcher Sendung ich es erst kenne, aber da war nie eine schlechte dabei. Ja, relativ, ne? Man muss immer, wo ist der Anspruch, ne? Da waren dann immer, da waren manchmal blöde Gäste bei und die Sendung war trotzdem nicht schlecht, weil du jo immer da bist. Ja, aber... Ne? Ne. Ja, er wird rot. Ja, man kann sich alles schön reden, ne? Ja. Ja. Aber ich meine, habe ich gerade versucht. Die Einschaltquoten lügen nicht, ne? Ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Leute jetzt noch zuhören im Livestream. Vorhin war es 31, ne? Ja, da war man nicht richtig. Inzwischen hätten wahrscheinlich 34 abgeschaltet. Nee, es sind noch 27. Ah ja, 4 hätten aufs Klo gemüsst und sind kurz weg. Ja, oder eingeschlafen. Oder Hunger gehabt. Oder haben Angst gekriegt. Ja, stimmt. Ja. Pogo-Radiophobie. Ja. Ich glaube, da leiden ziemlich viele Leute drunter. Und sie wissen es noch gar nicht. Nee. Also das nie. Ja. Wenn ich immer höre, wenn ich mal merke, was sie für Phobie haben. Ja, genau. Ja. Genau. Die kleine Penner. So. Ja, ja. Ja, sag mal, was ist denn eigentlich? Ja. Ich habe ja jetzt ein Mischpult, ne? Ja. Ach, das heißt, du musst mal vorbeikommen, dann können wir unseren Blog weitermachen. Genau. Musst mal vorbeikommen, musst mal beim Installieren helfen. Ist jetzt kein Blog, ist ein Podcast. Ja, das wollte ich sagen. Podcast heißt es, ja, das sind so, ja. Ja, ein Blog ist schriftlich und ein Podcast ist Audio. Genau. Oder? Ja, so genau. Genau. Eigentlich ist doch ein Podcast wie ein Blog, nur Audio. Genau. Ja. Das trifft's, ja, auf jeden Fall. Ich bin so ein alter Definierer, gell. Ja, nee, das trifft's auf jeden Fall. Ich hätte Jurist werden sollen, ey. Das ist eigentlich mein Ding, Sache definiere. Und das muss man ja als Jurist. Keine Ahnung. Ich hab's wieder verpeilt, ey. Naja. Ja. Also, wie heißt der jetzt eigentlich unser Podcast? Den haben wir einmal gemacht. Ja. Und der Höflich fanden so gut, dass er mal ein Mischpult geschenkt hat, weil wir dann mehrfach in der Pogo-Radio-Sendung kommuniziert hätten, dass es deswegen nämlich weitergeht. Ja. Er heißt Nelt und der unendliche Gast. Ja, stimmt. Genau. Und der Gag an dem Ganzen war, dass nicht ich das hier so mit meinem Mischpult mache, sondern weil sonst wäre es wieder so eine Pogo-Radio-Sendung extended, sondern genau, dass du das alles in die Hand nimmst und dann. Wobei auch die erste Sendung oder den ersten Podcast, den hast du gemacht. Ja, aber es ist auch eher widerwillig, ne? Ja, einmal auch lang drüber diskutiert, erstmal am Anfang. Er ist auch noch im Netz. Ja. Wahrscheinlich für immer. Ja, ist für immer dort, ja. Ist bei Archive.org, ist er hochgeladen. Also ist er für immer, bis die Welt untergeht, ist er dort erhältlich. Und ich hoffe, dass wir weitermachen. Ich höre das immer noch, ich habe das schon zwei Mal gehört seitdem und ich finde es cool. Ja. Ja, wir machen das auch nochmal. Also, das sieht dann so aus, dann komme ich bei dir vorbei in Frankfurt genau. mit dem ADAC Postbus für 7 Euro. Und dann bringe ich einen Haufen. Ich habe eine ganze Schublade voll mit so Klinkenstecker, Koaxialkabel und so Zeug, was halt immer so fehlt, bei so, wenn man sowas einrichtet. Mhm. Komme ich mit meiner Aldi-Tüte mit Kabel bei dir vorbei. Und die Kabel schenkst du mir dann oder muss ich da dann noch einen 20 abdrücken für die? Nee, ich bringe eine ganze Tüte mit, aber im Endeffekt brauchen wir bloß 3-4 Stück. Ah ja, gut. Na? Ich kann auch 3-4 Stück kaufen vorher. Ja, ne? Aber dann muss man sie halt noch kaufen. Und wenn ich sie halt dabei habe, dann sind sie halt da. Aber wenn die bei dir eh nur dumm rumliegen, dann so ist es ja gut. Aber so sieht's aus. Nicht, dass sie dann später irgendwann beim Pogo-Radio fehlen. Ne? Nee, da fehlt nichts. Da steckt ja alles drin. Und mal, hör, da, nimm, schalt, und so. Weil dein Kabel kaputt ist. Ja. Und du musst dann sagen, ja, Entschuldigung, mein Kabel sind alle bei der unendliche Gast. Nee, ich habe hier schon öfters mal Kabel austauschen müssen, weil sie wirklich an Altersschwäche verreckt sind. Ne? Ah jo, das so meine ich doch. Nach 13 Jahren Pogo-Radio oder 14? Letztens hat mal so einer ausgerechnet. Gibt's ein Kabel, das schon Anfang an dabei war? Ja. Ich finde, das könnten wir auch mal feiern. Dann ja, dann auf jeden mal so, Fall. Wenn ich endlich mal nach Köln komme und dich besuche, machen wir mal so ein kleines Ritual für das Kabel, das von Anfang an dabei war. Ja, auf jeden Fall. Lächeln wir sie nicht mit vom Raum, bauen so Kerze außenrum auf, hören ein paar Lieder mit ihm und geben ihm einen Namen und danken ihm und so. Ja, das ist eine schöne Idee. Ja, schreiben wir vielleicht auch der Firma, die das Kabel produziert hat, eine kleine E-Mail und einen kleinen Film. Schicken wir ihnen, wie wir das Kabel huldigen. Ja, mit so einer Pro-Go nehmen wir es auf. So eine mit so einer Kamera am Helm. Ah ja, ja. Oh, Kamera am Helm. Ja. Ich habe nicht mal einen Helm. Speichere deine Kamera. Das musst du dann wieder organisieren, ne? Das mache ich. Cool. Kein Problem. Ich habe kann man sich halt verlassen. Ich habe hier noch so ein paar Motorradhelme. Ah. Ja. Und die Kamera am Helm, die ist auch für Motorradhelme gedacht? Ja klar, dafür sind sie ja gedacht, ne? Ach so, ich dachte am Bauhelm. Ich habe einen Bauhelm im Kopf gehabt. Ach so. Nee, man muss schon einen Vollvisierhelm, dass er richtig schön beschlägt von innen. Ich habe schon gedacht, in Zeiten der gescheiterten Bauprojekte sind jetzt Kameras für Bauhelme entworfen worden, damit man besser dokumentieren kann, was die du eigentlich die ganze Zeit machen. Bist du dann bei Phoenix übertragen live? Genau. Kann man mal dann gucken, wie. Sieht man deine Hamburg-Philharmonie oder umschalte auf BR Berlin. Genau, wie die Heizungsmonteure am Flughafen abfahren und genau. So. Die ja, Lüftungsingenieure. Ja. Sieht man den Lüftungsingenieur, wie er vor Pornhub anstatt die Lüftung und so. Das ist eine gute Idee. Cool. Ich habe noch was auf Lager hier, musikalisch. Und hast du noch was geschickt gekriegt? Ich muss gerade mal gucken. Ja, Chlorix habe ich geschickt bekommen. Chlorix? Chlorix. Chlorix, also wie Klo. Mit R und dann I und dann großes X. Chlorix. Ja, Chlorix. Der Name flasht mich jetzt nicht so richtig. Nee. Aber dafür vielleicht die Musik, wer weiß. Friedhof Stadt Berlin heißt das Lied. Boah. Ja. Let's go. Let's go. Let's go east. Fertigkeit, der Bahn fliegt ein Jetty, wir setzen Gold in Schwert, so wie ich aus der Yeah. Ja. Aber diese Pogo. Das habe ich gedacht, dass das eher dein Style ist, sowas. Ja, Mucke-mäßig. Das war mein Style, ja. Das war ein bisschen rotziger wie das vorhin. Ja, musikalisch, auch, musikalisch. Ich denke ja als Musiker. Ah. Verrückt. Gell? Ja. Aber dieser Pogo-Bodo, ne, das ist ja wirklich irgendwie ein gemeiner Kerl. Ne? Kennst du diese Seite Heftig.co, wo Heftig.co, Heftig.de oder sowas, wo sie immer so irgendwas so, wo man immer draufdrücken muss, weil da irgendwas steht, wo man denkt, boah, was ist denn hier los, ne? Und der schreibt hier in dem Chat, schreibt er rein, war gerade auf der Geld.net-Webseite und dieses Bild ist der Hammer. Und hat ein Bild gepostet? Nee, kein Bild gepostet, sondern ein Link zu dem Bild. Ne? Und da ist natürlich jeder irgendwie gezwungen, jetzt da drauf zu drücken, also ich zum Beispiel. Und was für ein Bild ist es? Ja, das ist irgendwie, da habt ihr irgendwie so eine Collage gemacht, so mit, ist egal, muss ich draufdrücken. Das erzähle ich jetzt nicht. Ich bin doch gar nicht im Moment. Ja. Wie komme ich da nochmal hin? Ach, das dauert zu lang. Wir haben jetzt eh nur noch 8 Minuten. Oh. Ja. Dabei habe ich noch so viele Themen gehabt. Ja? Was denn? Ja. Ich habe in der letzten Sendung, also in der Sendung, die ich gehört habe, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten, da wurde über Apple diskutiert. Ja. Ich wohne jetzt in Frankfurt, da wollte ich mit dir noch ein bisschen über Apple diskutieren, aber gut, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ja. Ich finde Apple geil. Ja. Aber er ist auch Geschmackssache, weil er sehr herb ist. Ich stehe auf herb. Ich habe jetzt wieder neu angesetzt, 1,5 Liter Schwedenkräuter. Oh Gott. Sind im Monat sind sie fertig. Oh Gott, du Alkohol-Nationalsozialist. Und dann geht's weiter, ja. Oh Gott. Ich bin immer froh, dass ich böse Onkel so das alles sagen kann, ohne dass ich das trinken muss, weil ich es ja übers Netz läuft. Ja. Ich habe auch Angst, dass ich dich besuche in Köln und wir machen in Köln eine Pogo-Radio-Sendung. Ich sage aus Versehen, freiwild böse Onkels oder was war das andere? Sportfreunde Stiller und muss wieder sowas trinken. Ja, ich habe da jetzt. So ein kranker Shit, ey. Ja, da habe ich ja Zwetschgenwasser da, ne? Und es hat uns, letzte Sendung hat es uns komplett verdreht, ne? Schön. Weil ich ja nur diese großen Gläser habe und ja, wir waren danach total am Arsch. Eieiei. Ja. Ich habe hier noch musikalisch was. Was Kurzes. Eine Minute und 21 Sekunden. Du hast auch viel musikalisch diesmal. Ja, stimmt. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Das war das dritte Lied gerade, nee, glaube ich. Ja, stimmt, ja. Ja, die Ritas ist das. Die Sunny Boys aus Kalifornien, Santa Barbara. Die, wie heißen die? Der Ritas ist das. Okay. Ja. Nie gehört. Die haben jetzt. Die haben es dir auch geschickt, ja, oder was? Die haben ihr 30. Album jetzt rausgebracht. Boah. Nee, die haben mir einen Link geschickt, haben mir gesagt: Hier, guck mal, kannst du das neue Album umsonst runterladen bei CD Baby. Und das habe ich auch gemacht und habe mir das kürzeste Lied rausgesucht, weil mir das auf dem Titel gut gefallen hat. Das heißt We Hate Punk Rock. Ich gehe mal kurz zu dir. Ja. Und sehr schön. Ja, da sind auch unwahrscheinlich viele Lieder drauf. Und wie gesagt, das kann man sich umsonst bei CD Baby runterladen. Lohnt sich. Endlich machen zwei Bands, so wie du dir das vorstellst, ne? Ja, genau. Einfach alles für um ins Netz. Nicht die dumme CD-Produziererei, die blöde Covermacherei und die blöde Verkauferei und so. Ja. Ja, weil da hast du, ich bin ja gebrannter Hund, ne? Ich habe ja auch mal CD produziert und hat dann 1000 Stück irgendwie, kam dann so auf so einer Palette an und ich musste dann einzeln verkaufen. Das hat mich echt Nerven gekostet. Ein gebrannter Hund ist auch schön. Wie heißt es sonst? Gebranntes Kind, ne? Ja, oder ein geprügelter Hund. Ein geprügelter Hund, ja. Das erinnert mich ein bisschen an Rolf Miller, der hat gesagt, mir platzt gleich der Hut. Ein gebrannter Hund. Ja, ich hab jetzt einen neuen Job. Ja, was denn? Und hab's zum ersten Mal nicht geschafft, Geld nicht aus meiner Arbeitswelt rauszuhalten. Ach, warum? Weil mich sofort echt ein Kollege gefragt hat, in welcher Band ich spiele. Und dann habe ich es gesagt, dann wollte er das buchstabiert haben. Dann hat er sich aufgeschrieben und hat es sofort bei YouTube. Und dann hat er es alle gesagt. Und jetzt war ich schon in der Übergabe gesessen und auf dem Smartphone lief Geldet Nelt Video und so. Ach, die Scheiße. Ja. Jetzt war ich auch ein bisschen aufgeregt, wie ich in der Pogo-Radiosendung und habe schon überlegt, ob ich alles sage. So. Ich bin ja da so, also der Clark Kent, weißt du? Also ich verrate ja nichts. Ja, das ist auch gut so, ich habe das bis jetzt auch immer hingekriegt, aber die sind dort alle sehr sympathisch und waren dann so, was sind das für Banden, hab ich ein bisschen erzählt und dann wollten sie natürlich den Namen wissen und dann konnte ich auch schlecht sagen, nein, das bleibt geheim und so, das geht ja dann acht. Ich habe es noch einmal erzählt, ne, und habe ich gesagt, es geht dann bestimmt die Runde, wenn ich es ihm erzähle, das war irgendwie so nachts irgendwie um 3 und irgendwie 2 Wochen später hat er gekündigt, also... Nee, bei mir ist es jetzt schon voll, meine Pflegedienstleitung hat schon das neue Video geliked bei Facebook. Naja, was will man machen? Ja, das war hier wieder Pogo Radio und Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 15. Oktober gewesen war, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder... Hey, sind jetzt die 8 Minuten schon rum? Ja, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Spielen wir noch Checke? Wir können das Checke spielen. Ich wollte eigentlich eine Aeronauten spielen, aber wir spielen jetzt Checke. Alles klar, spielen wir Checke. Und dann sind wir raus, oder wie? Nee, wir bleiben noch ein bisschen auf Sendung. Wir machen hier auf dem Livestream bei Punkrockers Radio, machen wir noch ein bisschen weiter, ne? Kommt doch nicht dann noch immer so eine andere Sendung dann gleich bei Punkrockers Radio? Die sollen sich mal da im Online-Redaktionsforum-Chat treffen und mir das sagen. Okay. Ansonsten machen wir so weiter. Na dann, das ging ja mal wieder schnell. Ja, das ging wieder super schnell, ne? Okay. Verrückt, echt. Ja, verrückt. Ciao. Tschüss. Jacks hängen im Netz und ich check mit die Frauen. Man lieber checkt das Video nicht und trotzdem müssen wir uns nicht versauen. Ich check die FCK nicht. Ich check auf den Chat mir nichts mehr. Wenn ich was check, ist es meistens hier. Ich check mein Riesling schon leer. Die Welt ist nicht zum Checken da und es ist wunderschön, weil wann du alles checkst, ich kann's nicht mehr weitergehen. Wenn einer überhaupt was checkt, dann kann er was erleben. Den Checken macht das Hirn kaputt, das kannst du mir kurz kleben.